Erster, das sind die Söhne von Aaron und Mose. Gott sprach mit Mose auf dem Berg Sinai. Zweiter, das sind die Namen von Aarons Söhnen, Nadab war der Erste. Dann Abihu, Eleasar und Itamar. Dritter, das sind die Namen von Aarons Söhnen. Sie waren Priester. Sie dienten Gott. Vierter, Nadab und Abihu starben vor Gott. Sie brachten ein falsches Opfer dar. Das war in der Wüste Sinai. Sie hatten keine Söhne. Eleasar und Itamar dienten als Priester. Ihr Vater Aaron sah es. Fünfter, Gott sprach zu Mose. Sechster, hole den Stamm Levi herbei. Stelle sie vor Aaron, den Priester. Sie sollen Aaron dienen. Siebter, sie sollen sich um Aaron kümmern. Sie sollen sich um das Volk kümmern. Das ist vor dem Zelt Gottes. Sie sollen im Zelt arbeiten. Achter, sie sollen alle Dinge im Zelt Gottes pflegen. Sie sollen alles für die Israeliten tun. Sie sollen im Zelt arbeiten. Neunter, gib die Leviten Aaron und seinen Söhnen. Die Israeliten geben sie Aaron. Sie gehören Aaron ganz. Zehnter, Aaron und seine Söhne sollen Priester sein. Sie sollen ihren Dienst tun. Wenn ein Fremder kommt, muss er sterben. Elfter, Gott sprach wieder zu Mose. Zwölfter, ich habe die Leviten gewählt. Sie sind anstelle der erstgeborenen Söhne Israels. Alle ersten Söhne gehören mir. Die Leviten sollen mir gehören. Dreizehnter, alle Erstgeborenen gehören mir. Ich tötete die Erstgeborenen in Ägypten. Dann wählte ich alle Erstgeborenen in Israel. Das sind Menschen und Tiere. Sie sollen mir gehören. 14. Gott sprach zu Mose in der Wüste Sinai. 15. Zähle die Söhne Levis. Zähle sie nach ihren Familien. Zähle alle Männer ab einem Monat. 16. Mose zählte sie. Er tat es, wie Gott es befahl. 17. Das sind die Söhne Levis, Gerson, Kahat und Merari. 18. Das sind die Söhne Gersens, Libni und Simei. Das sind ihre Familien. 19. Das sind die Söhne Kahats, Amram, Jisa, Hebron und Uziel. Das sind ihre Familien. 20. Das sind die Söhne Merares, Maheli und Musi. Das sind die Familien der Leviten. 21. Von Gerson kommen die Familien Libni und Simei. Das sind die Gersoniter. 22. Sie zählten alle Männer. Sie waren einen Monat alt oder älter. Es waren 7500 Männer. 23. Die Familien von Gerson lagerten im Westen. Sie waren hinter dem Zelt Gottes. 24. Eliasaph war der Anführer der Gersoniter. Er war der Sohn von Leel. 25. Die Söhne Gersens kümmerten sich um das Zelt Gottes. Sie kümmerten sich um das Dach. Sie kümmerten sich um die Decke. Sie kümmerten sich um den Vorhang am Eingang. 26. Sie kümmerten sich um die Vorhänge des Hofes. Sie kümmerten sich um den Vorhang am Hofeingang. Der Hof war um das Zelt und den Altar. Sie kümmerten sich auch um die Seile. 27. Von Kahat kommen die Familien Amram, Jesaha, Hebron und Uziel. Das sind die Kahatiter. 28. Sie zählten alle Männer. Sie waren einen Monat alt oder älter. Es waren 8600 Männer. Sie arbeiteten im Heiligtum. 29. Die Familien von Kahat lagerten im Süden. Sie waren an der Seite des Zeltes. 30. Elisaphan war der Anführer der Kahatiter. Er war der Sohn von Uziel. 31. Sie kümmerten sich um die Lade. Sie kümmerten sich um den Tisch und den Leuchter. Sie kümmerten sich um die Altäre. Sie kümmerten sich um die heiligen Dinge. Sie kümmerten sich um den Vorhang. 32. Eliasar war der oberste Anführer der Leviten. Er war Aarons Sohn. Er war Priester. Er passte auf die Arbeiter im Heiligtum auf. 33. Von Merari kommen die Familien Maheli und Musi. Das sind die Merariter. 34. Sie zählten alle Männer. Sie waren einen Monat alt oder älter. Es waren 6200 Männer. 35. Zoril war der Anführer der Merariter. Er war der Sohn von Abihail. Sie lagerten im Norden. Sie waren an der Seite des Zeltes. 36. Die Söhne Meraris kümmerten sich um die Bretter des Zeltes. Sie kümmerten sich um die Riegel und Säulen. Sie kümmerten sich um die Füße. Sie kümmerten sich um alle Dinge. 37. Sie kümmerten sich auch um die Säulen des Hofes. Sie kümmerten sich um ihre Füße, Flöcke und Seile. 38. Mose und Aaron lagerten im Osten. Sie waren vor dem Zelt Gottes. Aarons Söhne waren auch dort. Sie dienten im Heiligtum. Sie kümmerten sich um die Israeliten. Wenn ein Fremder kam, musste er sterben. 39. Mose und Aaron zählten alle Leviten. Sie taten es, wie Gott es befahl. Alle Männer ab einem Monat wurden gezählt. Es waren 22000 Männer. 40. Gott befahl Mose, zähle alle erstgeborenen Männer Israels. Sie müssen einen Monat alt oder älter sein. Schreibe ihre Namen auf. 41. Nimm die Leviten für mich, Gott. Sie sind anstelle der erstgeborenen Söhne Israels. Nimm das Vieh der Leviten. Es ist anstelle des erstgeborenen Viehs Israels. 42. Mose zählte alle erstgeborenen Söhne Israels. Er tat es, wie Gott es befahl. 43. Alle erstgeborenen Männer wurden gezählt. Sie waren einen Monat alt oder älter. Es waren 22273 Männer. 44. Gott sprach zu Mose. 45. Nimm die Leviten anstelle der erstgeborenen Söhne Israels. Nimm das Vieh der Leviten anstelle ihres Viehs. Die Leviten sollen mir gehören. Ich bin Gott. 46. Es gab 273 mehr erstgeborene Söhne Israels. Das waren mehr als die Leviten. Man musste sie freikaufen. 47. Du sollst 5 Schekel für jeden Mann nehmen. Das ist ein heiliges Gewicht. Ein Schekel sind 20 Gera. 48. Gib dieses Geld Aaron und seinen Söhnen. Es ist für die Männer, die zu viel waren. 49. Mose sammelte das Geld. Es war für die Männer, die zu viel waren. Die Leviten konnten nicht alle ersetzen. 50. Er sammelte 1365 Schekel von den erstgeborenen Söhnen Israels. Das war heiliges Gewicht. 51. Mose gab das Geld Aaron und seinen Söhnen. Er tat es, wie Gott es Mose befahl.